Cushion Ham Production. Ich mach dich paranoid, Hustens auf der Shooter und ich mach dich paranoid. Ich mach dich paranoid, denn ich bin ein Shooter-Hitter. Wenn ich auf Stage komm, dann ist meine Weste kugelsicher. Ich hab viele Enemies, weil ich sehr viel Geld verdien. Ich bin am Ballen, so als würden wir grad Tennis spielen. Das sind Grubbugs, das Rap-Game ist so fucked up. Ich geh bald auf Tour, von Berlin bis nach Kapstadt. Ich bin at home alone, lach über dein Monatslohn. Du denkst, ich bin homosexuell, denn ich will Scheine blown. Kannst du deine Boobies schauen? Dumme Frage, ich bin Fame. Gucci drauf wie Gucci Mane, am Driven auf der Fastlane. Lean in meinem Double Cup, dient dazu den Pain zu killen. Ich mach Geld mit Immobilien und teuren Luxusvillen. Rappe für Respekt, bra, die Pussy tastet lecker. Back die größten Brötchen und das ähnlich wie ein Bäcker. Was hieß den Kellner? Ich will Lean und keine Zelda. Bitch, das ist das reale Life und nicht Legend of Zelda. Paranoid, ich mach dich paranoid. Hustens auf der Shooter und ich mach dich paranoid. Paranoid, ich mach dich paranoid. Hustens auf der Shooter und ich mach dich paranoid. Paranoid, ich mach dich paranoid. Hustens auf der Shooter und ich mach dich paranoid. Paranoid, ich mach dich paranoid. Hustens auf der Shooter und ich mach dich paranoid. Paranoid. Ich mach dich paranoid, Hustens auf der Shooter und ich mach dich paranoid, paranoid. Ich mach dich paranoid, Hustens auf der Shooter und ich mach dich paranoid, paranoid. Ich mach dich paranoid, Hustens auf der Shooter und ich mach dich paranoid, paranoid. Ich mach dich paranoid, Hustens auf der Shooter und ich mach dich paranoid.